Wahrscheinlich waren es viele Menschen. Fast das ganze Haus war zusammengelaufen. Aber mein Gott, ist denn das alles möglich? Und warum? Warum kam er hierher? Raskolnikow fiel kraftlos auf das Lager zurück, aber er konnte kein Auge schließen. Etwa eine halbe Stunde lang lag er in solcher Qual, in dem unerträglichen Gefühl eines grenzenlosen Schreckens, wie er ihn noch nie empfunden hatte. Plötzlich erhellte ein greller Schein sein Zimmer. Nastassja kam mit einem Licht und einem Teller Suppe herein. Sie sah ihn aufmerksam an, und als sie merkte, dass er nicht schlief, stellte sie das Licht auf den Tisch und begann, das Mitgebrachte aufzustellen. Brot, Salz, einen Teller und Löffel. »Hast seit gestern wahrscheinlich nichts gegessen. Hast dich den ganzen Tag umhergetrieben, im Fieber, wie du bist.« »Nastassja, warum hat man die Wirtin geschlagen?« Sie sah ihn aufmerksam an. »Wer hat die Wirtin geschlagen?« »Soeben, vor einer halben Stunde. Ilja Petrowitsch, der Stellvertreter des Revierinspektors. Auf der Treppe. Warum hat er sie so geschlagen? Und warum ist er hierher gekommen?« Nastassja betrachtete ihn schweigend und mit zusammengezogenen Augenbrauen und sah ihn lange so an. Ihm wurde dieses Anstarren sehr unangenehm, beinahe beängstigend. »Nastassja, warum schweigst du?« sagte er schließlich zaghaft mit schwacher Stimme. »Das ist das Blut«, antwortete sie leise, als rede sie mit sich selbst. »Blut? Was für ein Blut?« murmelte er erbleichend und wich zurück zur Wand. Nastassja betrachtete ihn schweigend weiter. »Niemand hat die Wirtin geschlagen«, sagte sie schließlich in strengem und entschiedenem Ton. Er sah sie an und atmete kaum. »Ich habe es selbst gehört. Ich habe nicht etwa geschlafen. Ich saß aufrecht«, sagte er dann noch zaghafter. »Ich habe lange zugehört. Der Stellvertreter des Revierinspektors war da. Alle waren auf der Treppe zusammengelaufen, aus allen Stockwerken. Niemand ist da gewesen. Es ist das Blut, das in dir schreit. Wenn es keinen Ausweg hat und sich in Klümpchen zusammenballt, dann erscheinen einem allerhand Dinge. Wirst du essen?« Er antwortete nicht. Nastassja stand immer noch bei ihm, blickte ihn aufmerksam an und ging nicht weg. »Gib mir zu trinken, liebe Nastassja«,